Zucker und Kaffee, keine Tasse Tee, Zucker und Kaffee. Und ein Gläschen Wein, und ein Gläschen Wein. Eine Flasche Rotwein und ein Stückchen Braten geben die Mädchen ihren Soldaten. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chin-Rassabum, Rassab, Chin-Rassab, bloß wegen dem Chin-Rassabum, Rassab. Was nützt es mir, ein schöner Garten, wenn andere sind spazieren gehen? Was nützt es mir, ein schönes Mädchen, wenn andere sind spazieren gehen? Und küssen ihr die Schönheit ab, und küssen ihr die Schönheit ab. Woran ich meine, so ganz alleine, woran ich meine Freude hab. Wer zusammen die Gewehre, Bolt mit dem Zorn nimmt das Schwere, Helm ab, hier ist Rendezvous, lasst uns ein gemütlich singen, bald wird Horn und Trommel klingen, und vorbei ist mit der Ruhe. Lasst uns ein gemütlich singen, bald wird Horn und Trommel klingen, und vorbei ist mit der Ruhe. Es wollt ein Mädchen früh aufstehen, drei Viertel Dienstzeit auf, dann schickt uns der Hauptmann. dann wieder ohne Geld nach Haus. Dann schickt uns der Hauptmann wieder ohne Geld nach Haus. 21, 22, Donnerwetter, Jakob Meier, Gott getreten, Schritt gefasst, frei weg. Ja, so geht der deutsche Infanterie, ja, so geht der deutsche Marsch. Ja, so geht der deutsche Marsch.